oard.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge mit einer iOS App, der App Pinnacle Studio Videobearbeitung von Coral Inc. Universal App, 2,99 €, teuer, Versionsnummer 5.6.1, liegt vor, 120 MB groß, Deutsch, Englisch sind nur einige Sprachen, die unterstützt werden. Erfordert mindestens iOS 9.3 oder neuer und hat bei 23 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 3 Sternen. Ich lese mal einen Teil der Beschreibung vor. Für Menschen, die auf ihrem iPhone echte kreative Filmideen verwirklichen wollen. Video, Audio und Fotos so schnell bearbeiten, wie es die Kreativität verlangt. Clips auf dem Storyboard arrangieren, ohne die Präzision und Kontrolle der Zeitleiste aufzugeben. Übergänge, Speed- und Montageeffekte hinzufügen, Titel erstellen und anpassen und Tonspuren für ihre Filme erzeugen. 1080p-Ausgabe genießen und Filme direkt über YouTube, Facebook und Box teilen oder ihr Projekt an Pinnacle Studio für iPad im App Store erhältlich senden und unterwegs weiter bearbeiten. Sowas, verschiedene Dinge sind möglich. Zum Beispiel beliebige Medien auf Ihrem Gerät bearbeiten, Video, Audio und Fotos. Ihr könnt auch, ihr habt Montagevorlagen und mit und mehrlagige 3D-Animationen könnt ihr erstellen. Den Erzählfluss mit 16 Übergängen, Fades und so weiter verdeutlichen. Erstaunliche Bild-in-Bild-Effekte gibt es. Ihr könnt Tonspuren erzeugen, ihr könnt Filme gleich teilen und so weiter und so fort. Das Ganze, also ich bin, oder nein, sagen wir mal anders, ab und zu mache ich mal Videobearbeitung, Bildbearbeitung, mehr Videobearbeitung ab und an. Dafür muss es bei mir möglichst einfach gehen. Eigentlich reicht mir iMovie aus auf dem iPhone. Ich mache da auch, wie gesagt, nichts Großes. Hier mal was schneiden, da mal was schneiden, irgendwas zusammenfügen, ein bisschen Musik drunter packen oder so. Ja, wie gesagt, das reicht mir aus. Für Profis ist so eine App, denke ich, wahrscheinlich sowieso nichts. Die machen das an ihrem Mac, an ihrem PC, wie auch immer. Ich finde Pinnacle Studio für 2,99 € wirklich nett. Kann nicht auf professioneller Ebene jetzt entscheiden oder unterscheiden, ob es die 2,99 € wert sind. Aus meiner Anfängerebene, sag ich mal, würde ich sagen, 2,99 € auf jeden Fall wert, weil das wirkt auf mich schon wirklich ziemlich mächtig, was, ja, was das kann, ne? So, ja, so könnte man das sagen. Download- und Kaufempfehlung meinerseits, wenn ihr da irgendwie Interesse habt in Videobearbeitung. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.